Alex auf Rettungsmission. Wasserdüsen. Marshall und Mischling Rocky waren beim Saubermachen. Und das war nicht so leicht wie gedacht. Wow, ich krieg dein Hundehaus einfach nicht sauber. Wir brauchen Seifenwasser. Auf dieses Stichwort hatte der kleine Alex, der gerade auf seinem Dreirad angesaust kam, nur gewartet. Das ist ein Reinigungsnotfall. Die Alex Patrol legt los! Kein Schwamm zu groß, kein Alex zu klein. Leider übersah Alex die große Wasserpfütze auf dem Boden und sein Dreirad geriet ins Schleudern. Dadurch verlor er den Eimer, den er in den Händen hielt, welcher auf Marshall landete, und den Schwamm, den Rocky ins Gesicht bekam. Tut mir leid, Marshall. Tut mir leid, Rocky. Ist schon gut, Alex. Du hast uns gerettet, indem du den Schwamm mitgebracht hast. Ach, ehrlich? Ja. Aber es war ja keine richtige Rettung. Vielleicht bin ich irgendwann mal bei einer richtigen Rettung dabei. Wer konnte das schon wissen? Auf dem Hof von Bäuerin Yumi reparierte Rubble unterdessen einen Pfosten. Danke, dass du Colindas Gehege fertig gemacht hast, Rubble. Gern geschehen, Bäuerin Yumi. Schaufel einfahren. Woof. Weder Rubble noch Yumi bemerkten Katzi, die mit ihrer rosafarbenen Spielzeugmaus beschäftigt war. Immer wieder schleuderte sie die Maus durch die Luft, um sie dann wieder aufzufangen. Doch als die Maus plötzlich dem Huhn Henrietta vor die Füße plumpste, zögerte diese nicht lange und schnappte zu. Das ging zu weit. Sofort nahm Katzi die Verfolgung auf. Quer über den Hof und die Heuballen bis zur großen Scheune. Henrietta flatterte von Balken zu Balken. Immer höher hinauf, aber Katzi blieb dicht hinter ihr, bis beide auf dem Dach landeten. Dabei verlor Henrietta die Spielzeugmaus. Katzi erwischte sie, flitzte weiter, erreichte den Rand des Daches, machte einen Riesensatz und sprang auf das Dach des Speichers nebenan. Da kam selbst Henrietta nicht mehr hinterher. Es war so steil und Katzi geriet ins Rutschen. Verzweifelt versuchte sie, sich festzukrallen. Aufgeregt flatterte das Huhn geradewegs zur Bäuerin Yumi. Oh, Henrietta, was regst du dich denn so furchtbar auf? Aber da hatte Yumi Katzi bereits entdeckt. Katzi, das Dach ist zu hoch zum Spielen. Krall dich fest, Katzi. Ich ruf die Paw Patrol. Jetzt zählte jede Sekunde. Auf Ryders Bildschirm erschien eine Kuh. Colinda, du hast einen Notfall? Tut mir leid, Ryder. Colinda ist nur sehr besorgt wegen Katzi. Wieso? Was ist denn los? Sie sitzt oben auf dem Speicher fest. Ich weiß nicht, wie lange sie sich noch festhalten kann. Keine Sorge, Bäuerin Yumi. Du auch nicht, Colinda. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Wir sind unterwegs. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Natürlich bekam das auch Alex mit. Was ist denn? Ein Notfall? Oh Mann! Sieht ganz so aus. Wir beeilen uns lieber. Marshall ließ Alex stehen und rannte mit Rocky zur Einsatzzentrale hinüber. In der Tür stoppte er und ließ die anderen vorbei. Okay, dieses Mal bin ich extra, extra, extra vorsichtig, damit ich mit niemandem beim Fahrstuhl zusammenstoße. Rocky, Chase, Sky, Rubble und Zuma. Oh, wieso passieren Notfälle immer dann, wenn ich ein Nickerchen mache? Das waren alle Hunde. Die Luft ist rein. Nein, Marshall hatte Alex übersehen. Tut mir leid, Freunde. Zum allerersten Mal war Alex mit dabei, als der Fahrstuhl die Fellfreunde nun nach oben in die Zentrale brachte. Staunend sah er zu, wie sie sich für ihren neuen Auftrag bereit machten und in ihre Einsatzanzüge schlüpften. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Und noch einer mehr. Wow. Jetzt bin ich wirklich in der Zentrale. Ryder stand bereits vor dem großen Bildschirm. Gut, dass ihr da seid, Fellfreunde. Wir haben heute einen besonderen Notfall. Katzi sitzt auf Yumis Speicher fest und kommt nicht runter. Da oben ist sie nicht sicher. Wir müssen sie da runterholen. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter, damit wir Katzi erreichen. Ich bin bereit. Rettungshund. Das ist ja so cool. Sky, wir brauchen dich und deinen Hubschrauber. Du musst eine Transportbox rüber zu Yumis Hof fliegen. Vielleicht schaffen wir es, dass Katzi da reinklettert. Ich heb jetzt ab. Aufgeregt wedelte Alex mit den Armen. Oh, nimm mich. gleich weiter. Ich bin super nützlich. Das weiß ich doch, Alex. Aber wir müssen ganz schnell bei Yumi sein. Oh, natürlich, das verstehe ich. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mit großen Augen sah Alex zu, wie Ryder die große Stange hinuntersauste, die bis zu seinem Quad führte. Wow, das ist ja so cool. Aber dann entdeckte er die Rutsche, die Sky jetzt hinunterrutschte. Und lief hinüber, um sie sich aus der Nähe anzusehen. Das ist ja noch cooler. Aber nun kam auch Marshall angerannt, übersah den Jungen, stieß mit ihm zusammen. Und gemeinsam sausten die beiden die kurvige Rutsche hinunter bis ins Erdgeschoss. Sky hatte ihren Hubschrauber bereits startklar gemacht und war mit Ryder unterwegs zum Bauernhof. Als Alex und Marshall in dem Feuerwehrauto mit der langen Leiter landeten. Oh, entschuldige, Alex. Ist alles in Ordnung? Alles prima. Fertig angeschnallt. Es kann losgehen. Aber das musste der kleine Dalmatiner erst einmal mit Ryder klären. Hey, Ryder. Alex ist, mit mir runtergerutscht und in, meinem Feuerwehrauto gelandet. Er möchte gern mitfahren. Solange er verspricht, zuzuhören und sich nicht in Gefahr zu bringen. Ich verspreche es. Heute ist echt der coolste Tag in meinem ganzen Leben. Im Nu hatten Alex und Marshall Ryder eingeholt und fuhren mit ihm quer durch die Stadt, während Sky mit ihrem Hubschrauber dicht bei ihnen blieb. Die Bewohner der Abenteuerbucht machten die Straßen frei, als die Paw Patrol angefahren kam. Denn jeder ahnte, dass sie unterwegs zu einem Einsatz waren. Darf ich die Sirene einschalten, Marshall? Bitte, darf ich? Natürlich. Drück auf den Knopf. Katzi hing immer noch am Speicherdach. Im Maul ihre Spielzeugmaus, als die Fellfreunde Yumis Hof erreichten. Ach, das ging ja sehr schnell, Ryder. Katzi ist da oben. Soll ich sie runterholen, Ryder? Ist ganz schön hoch. Ich weiß nicht, ob deine Leiter reicht. Es wäre wesentlich einfacher, wenn Katzi in die Box von Sky klettern würde. Ryder, ich kann doch auch helfen. Ich weiß, dass du das kannst. Aber warten wir erstmal, ob Sky Katzi kriegt. Okay, Sky. Vielleicht schaffst du es irgendwie, dass Katzi in die Box klettert. Ich bringe die Box langsam auf Katzis Höhe, Ryder. Ist nicht so leicht. Ich muss sie direkt vor ihr absetzen. Sky versuchte wirklich ihr Bestes. Aber Katzi wich ihr immer wieder aus. Sky, Katzi hat einfach zu viel Angst, um in die Box reinzuklettern. Wir müssen etwas anderes probieren. Ist gut, Ryder. Ich bringe die Box zurück und dann gehen wir über zu Plan B. Aufgeregt sah Alex Ryder an. Plan B? Cool. Was ist denn Plan B? Plan B ist Marshall und seine Leiter. Fertig, Marshall? Alles klar, Ryder. Marshall macht's. Marshall brachte sein Feuerwehrauto dicht an den Speicher heran. Leiter hoch. Atemlos beobachteten die Freunde, wie die Leiter immer länger und länger wurde und auf der Höhe des Daches stoppte. Dann kletterte Marshall blitzschnell die Stufen hinauf. Hallo, Katzi. Ich bin's, Marshall. Ich bring dich jetzt wieder nach unten. Komm schon. Los, rutsch einfach zu mir rüber. Ich fang dich auf. Alex konnte die Spannung kaum noch aushalten. Ich habe Rettungseinsatz gespielt, aber das war nicht so spannend wie das hier. Langsam kroch Katzi auf Marshall zu. Noch ein Stück, komm schon. Aber Katzi wich zurück und dabei verlor sie ihre Spielzeugmaus. Hey. Alex hob sie verdutzt auf. Was ist das denn? Jetzt machte Katzi einen Satz genau auf Marshalls Kopf, dem sein Helm über die Augen rutschte. Huch, es ist auf einmal so dunkel. Er ruderte wild mit den Pfoten, als er nun das Gleichgewicht verlor und die Leiter hinuntersegelte. Während Katzi zurück aufs Dach sprang. Katzi lässt sich von mir nicht helfen. Sie hat zu große Angst, um sich helfen zu lassen. Wir müssen Katzi dazu bringen, übers Dach zu dir zu rutschen. Ich weiß, aber wie nur? Nachdenklich blickte Alex auf die Spielzeugmaus und dann auf Katzi, die die Maus sehnsüchtig anstarrte. Ryder, ich hab eine Idee. Sekunde, Alex, wir überlegen gerade, wie wir Katzi vom Speicher runterbekommen. Ich glaub, ich weiß wie. Wenn wir bloß etwas hätten, um Katzi dazu zu bringen, runterzurutschen. Bäuerin Yumi, haben Sie eine Idee? Nein, leider nicht, Ryder. Henrietta, Kulinda, fällt euch was ein? Ich weiß wirklich was und ich glaube, das ist gut. Alex streckte Ryder die Spielzeugmaus entgegen. Das ist Katzis Lieblingsspielmaus. Damit könnte Marshall Katzi bestimmt anlocken. Sehr gute Idee, Alex. Marshall, versuch Katzi mit ihrem Spielzeug anzulocken. Alles klar. Marshall macht's. Er nahm die Maus ins Maul. Igitt, schmeckt nach Katze. Und kletterte dann zum zweiten Mal die Feuerwehrleiter bis ganz nach oben, wo Katzi sich ängstlich festklammerte. Katzi, rutsch einfach zu mir runter. Ich fang dich auf. Und dann gebe ich dir das hier. Komm her. Los, hol dir das kleine Mäuschen. Da war ja ihre Maus. Mit einem Satz sprang Katzi zu Marshall hinüber, der daraufhin wieder das Gleichgewicht verlor und die Leiter hinuntersauste. Nur dieses Mal mit Katzi. Marshall, du hast es geschafft. Katzi war in Sicherheit und schnappte sich sofort ihre Spielzeugmaus. Ist alles in Ordnung? Es geht allen gut. Keiner ist verletzt. Dank Alex. Die Helfer auf vier Pfoten sind die richtigen Retter. Ich hab nur geholfen. Tja, Katzi sieht das wohl etwas anders, Alex. Ja, die rieb dankbar ihr Köpfchen an Alex' Bein. Oh, gern geschehen, Katzi. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Oder ihr ruft Alex. Die Alex Patrol. Glücklich liefen alle zurück zur Einsatzzentrale. Auch Alex. Fellfreunde, das habt ihr heute ganz toll gemacht. Und Alex, du warst besonders toll. Also ernenne ich dich hiermit zum Ehrenmitglied der Paw Patrol. Wow! Danke, Ryder! Gern geschehen, Alex. Danke, Paw Patrol. Das war ein absoluter Spitzentag. Ja! Das sahen die Fellfreunde genauso. Toll gemacht. Ihr seid einfach die Besten.